Какую награду получила группа Tokyo Hotel во Франции? Die Band Tokyo Hotel. Die 2001 gegründete Band Tokyo Hotel formierte sich um die Brüder Bill und Tom Kaulitz. Dazu kommen noch Gustav Schäfer und Georg Listing. Nach zwei Jahren mit kleinen lokalen Auftritten wurde die junge Band schließlich 2003 von Peter Hoffmann entdeckt. Seitdem ist die Erfolgsgeschichte von Tokyo Hotel quasi zu einer Legende geworden. Ihr erstes Album Schrei mit ihrem Nummer 1 Hit Durch den Monsun. Danach war der Erfolg nicht mehr aufzuhalten. Auch hat sich unlängst um die Band und ihre große Fangemeinde ein eigener Lifestyle gebildet. Ihre Musik ist sehr von der Musikrichtung Rock inspiriert. Die Texte behandeln Themen wie Weltschmerz, Liebe und Wut. Tokyo Hotel ist bis heute eine der wenigen deutschen Bands, die auch internationalen Erfolg haben. Längst haben sich in Ländern wie Frankreich, Nord- und Südamerika eine Fangemeinde aufgebaut. So erhielten sie zum Beispiel eine goldene Schallplatte in Frankreich und erreichten Platz 1 in den israelischen Charts mit ihrem Dauerhit Durch den Monsun. Wie man daraus folgen kann, hat die Band Tokyo Hotel schon auf unzähligen nationalen und internationalen Bühnen ihre Lieder zum Besten gegeben. Für ihr zweites Album traten sie 2007 ihre erste Europatournee an. Am 22. Februar 2010 startete dann ihre bis jetzt letzte Tournee durch Europa. Die Welcome to Humanoid City Europe Tournee. Die wichtigsten Etappen waren Oslo, Helsinki, Hamburg, Stockholm, St. Petersburg, Moskau, Prag, Zagreb, Wien, Paris, Madrid und Lissabon.